sind doch erste Verletzte, dachten Muscle Terra bei den heißen Serien Reif 4004 oder Texas Instruments Stores von dem zu viel Sex, Step by Step. Und im morschen Mundschein gesetzt angelehnt, die PCs, Handys, Tablets oder Würfelser, Hugos in der Shell, Reproduzierung, setz auf Windows-Soft, Defragmentierung und warte wieder angestrengt. So viel Fett ist das Ketten, CDs und Festplatten, indes Interkette vernetzte Datenmassen und Terabyte und heißen Serienreif, 4400 Texas Instruments, kurz 246 und Step by Step. Den morschen Mundschein gesetzt angelehnt, die PCs, Handys oder Tablets, Würfelser, Hugos in der Shell, Reproduzierung, setz auf Windows-Soft, Defragmentierung. Und warte, geschätzte Zeit, vielleicht 15 Jahre am Datei-Ordner fliegen lassen, der Bankkreis, okay? Ich geh dann mal feiern und ihr seht mich dann später draußen, findet mich wieder, okay? Es ist mir deutlich so egal, wie ihr heute worldwide eure Zeit verbringt. Es geht mit mir rotheftigen Gesten im Nebel stehend ist M+. Jetzt wie an einem Jumpo-Sibel, der Kokenflex, Chorus, Deforation, in der Gruppe heizen, Road to this Devastation. Pimpkin auf euren Kinoplätzen bin ich keine Schiebwolldecke, indem man sich einkuschelt, um den Real Talk zu sprechen, nicht? Du machst die Kurve wie Sinus, meine ziellosen, aimlosen, refrainlosen Tracks haben für alle mit Bestbesteck, Esseren, Besseren, Bessere Sets, man, ihr hört sie wieder und wieder wie eine Frequenz zwischen Plus und Minus, Akkür im Äpfel auf der Stimmgebung. Es geht mir besser als längst allein zusammen, doch ich liebte sie alle. Lebt ihr heute heftiger als alle zusammen? Nicht weil alle scheiße waren, sondern weil ich Eis schmelz auf dem Teil des Gewegs des Writings, weil ihr Teil seid, weil ihr Mensch werdet an Zeit und Terabytet. Weil ihr Terabytet für alle mit Besteck, Esser, das passende bessere Set, man, ihr hört sie wieder und wieder wie eine Frequenz zwischen Plus und Minus, Akkür im Apfel ist der Stürmgabel. Es geht mir besser als längst allen zusammen. Es ist mir deutlich egal. Es ist mir deutlich egal. Es ist mir deutlich egal, wie ihr heute worldwide eure Zeit verbringt. Es geht nicht mit wortheftigen Gesten im Nebel stehend ist M+. Jetzt wie ihr Jumpo-Säbel, die Kurven flext, der Kokos-Deforation, in der Kurve heizen, Road to Devastation, Pimpkin.